Bist du ein Rapper? Rap? Ja. Okay. Was bist du für ein Rapper? Wo sind denn deine Goldketten? Oder was? Oder bist du ein Backpack-Rapper? Nee, Jungs, ein Rapper bin ich nicht. Pass auf, ich bin kein Rapper, der sich auf Phrasen beschränkt. Kein Gehabe, nur ein Scheiß-Rapper, der sagt, was er denkt. Kein Rapper mit Kohle, keine Karre, die glänzt. Bin nur ein Rapper ohne Status, ich verrate und kein Benz. Kein Rapper, der weint, wenn andere Rapper besser sind. Kein Rapper, der Feinde hat, nur weil andere auch Rapper sind. Nur ein Rapper, der schreibt, während du gerade wieder schläfst. Nur ein Rapper, der rhymt, während du tust. Nur ein Rapper ohne Straßen-Credibility. Bin nur ein Rapper, kein G, verdammt, ich häng auf Weed. Bin nur ein Rapper, der mit Leidenschaft am Part schreibt. Kein Rapper, der es gleich jedem unter die Nase reibt. Kein Rapper, der labert, ein Rapper, der was macht. Kein Rapper, der faselt, ein Rapper, der was schafft. Kein Rapper, der sein Leben zwischen den Lenden hat. Ein Rapper brennt, ein Rapper, er denkt noch nach. Nur ein Rapper, mehr, doch kein Rapper, der immer nur labert, bin zu Hause, nimm was Neues auf. Nur ein Rapper, mehr, doch ein Rapper, der sagt, was er denkt und das immer gerade raus. Nur ein Rapper, mehr, doch kein Rapper, der große Pläne hat, ich bemerke nur meine Zeit wird knapp. Nur ein Rapper, mehr, doch ein Rapper, der jede Zeile unterschreiben kann. Und so bleibt's nun mal.